sie da draußen. Sie denkt, sie kann ohne mich, doch scheint mich zu brauchen. Baby, ich hab das Gefühl, ich weiß nicht, was Liebe ist. Ich weiß so vieles nicht, aber ich liebe dich. Ich häng bis tief in die Nacht noch da draußen ab. Regentropfen prasseln auf mein Autodach. Ich komm morgens heim, du bist gerade aufgewacht. Wieso hab ich das Gefühl, dass ich kein Zuhause hab? Ich bin allein und mein Herz bricht in tausend Teilen. Immer wenn ich seh, wie deine Augen weinen. Du willst diesen Samra von damals, ohne Skandale und Drama, bevor er ein Star war. بيحسدوني لما بضحك بيشوفوني لما بشرب بيكرهوني لما بسحب بس بيقولولي حسين انا بحبك انت الشمس انت الشتا انت النار ليه اني سكران ليه اني دمار عم بحلف عالقران بس عم كذب اذا بتشدي بتشدي على قد